Minicast, der kleine Podcast zum Mitnehmen. Nachdem es nun ein wenig gedauert hat, willkommen zur dritten Ausgabe des Minicast. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Zeit und seid gut ins neue Jahr gekommen. Diesmal geht es um das Thema BDSM, zu dem mir Michael einiges erzählen konnte. Ich sitze hier mit Michael und lass mir von ihm etwas zum Thema BDSM erzählen. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. BDSM, wofür steht diese Abkürzung? Oha. Ich habe mir dazu auch, weil es eben halt eine ganz komische Abkürzung ist, habe ich mir mal ein Buch dazu genommen, das SM-Lexikon. Und da steht drin, dass BDSM die Abkürzung ist für Bondage und Disziplin, aber gleichzeitig auch für Dominance and Submission, Dominanz und Unterwerfung, sowie Sadismus und Masochismus. Kurz die ganze Palette der sadomasochistischen Vielfalt. Und es ist ein Feld, in dem du dich gut auskennst zu Hause bist. Ich praktiziere BDSM seit ungefähr 19 Jahren. Oh, ja, das ist schon einiges. Ja, in der Tat. Ja, die grobe, weit gefasste Frage ist natürlich, was ist das? Also wie definiert man es? Was zählt dazu? Also das ist auch immer nicht ganz einfach. Es kommt auch immer darauf an, wer es dir erzählt. Also ich würde es so erklären, BDSM ist die Gesamtheit der sexuell motivierten Handlungen, bei denen ein Partner Kontrolle an einen anderen Partner abgibt und das Ganze freiwillig tut. Also der abgebende Partner kann zum Beispiel erlauben, dass seine Freiheit eingeschränkt wird, seine Würde missachtet wird oder schlimmstenfalls sogar zustimmen, dass der Kontrolle übernehmende Partner ihn schlägt, kratzt oder sogar beißt. Ne? Also was man sich dazu vorstellen kann. Und geschieht das einvernehmlich, hat es das Ziel, dass man sich damit sexuell gegenseitig stimuliert. Der dominante Partner gewinnt quasi so Leidenschaft und Freude aus der Kontrolle, die er ausübt. Und der devote Partner gewinnt halt dadurch, dass er loslassen kann, dass mit ihm was passiert. Auch eben halt seine Form von Leidenschaft. Ja, ich hatte mir hier die Rollenverteilung als Stichwort aufgeschrieben. Wo du ja schon sagtest, dass das halt eben einer Kontrolle ausübt über den anderen. Wie würdest du die entsprechende Rollenverteilung erklären von der Bezeichnung her? Ja, also gut, normalerweise gebräuchlich ist halt für den sich unterwerfenden Part der Begriff Sub oder auch Sklave oder Sklavin. Und für den herrschenden Part Dom oder Top, sagt man auch manchmal. Also ich würde jetzt hier in unserem Kontext halt sagen, dass der dominierende Part erstmal ein Dom ist und dass der devote Part ein Sub ist. Bei den Geschlechterrollen auch ganz interessant, das ist mal so, mal so. Also die Männer dominieren mal und mal unterwerfen sie sich, die Frauen dominieren mal, mal unterwerfen sie sich. Und das gibt es auch im homosexuellen Kontext genau im gleichen Maße. Auch ja wohl vorkommt, dass die Rollen nicht nur fest in dem Sinne verteilt sind, dass halt einer Top oder einer Sub oder Sklave ist, sondern dass auch mal es andersrum sein kann. Es gibt auch durchaus Leute, die switchen. Ich selber habe auch schon geswitcht. Also im Sinne von, dass ich einen Tag eben oben spiele und einen Tag unten. Ich habe es noch nie sehr selbst erlebt oder mitbekommen, dass das in derselben Session passiert. Es soll allerdings schon mal eine SM-Party gegeben haben, wo irgendwann während der Party ein Gong ertönte und alle hatten sofort ihre Rolle zu wechseln. Ich kann mir das aber praktisch kaum vorstellen. Das ist dann so Konzept gewesen. Ja, das war Konzept. Das war tatsächlich das Konzept der Party. Also ich glaube, sie hieß auch Revenge und also Englisch Rache, wo sie eben halt darum ging, eben sich an den Partner zu rächen für das, was ihm bisher passiert ist. Wo du jetzt gerade schon Party erwähnt hast, zur Ausübung. Wie siehst du das? Ist das ein Lebensgefühl? Ist das etwas, was immer stattfindet, was irgendwie vielleicht auf spezielle Ereignisse beschränkt ist? Ja, also das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Paare, die zum Beispiel so alle paar Monate mal irgendwie was SM-iges miteinander machen und dann findet das auch zu Hause und im Schlafzimmer statt. Und es gibt Leute, die gehen eben halt jedes Wochenende auf ein bis zwei Partys und leben ihr SM recht öffentlich, also zusammen mit anderen Leuten, die das auch ausleben oder wiederum anderen, die nur gucken wollen. Es gibt eine sehr weit verbreitete Szene. Also es gibt einerseits Stammtische, wo sich Leute einfach treffen und die Themen des SM miteinander beraten, besprechen. Auch Einsteiger-Stammtische, wo eben halt auch Newbies hingehen können und sagen können, okay, ich will mal wissen, was ihr hier tut und selber vielleicht noch gar nichts gemacht haben in der Sache, in der Richtung. Und was es eben halt auch gibt, ist alles dazwischen. Also es gibt auch Leute, die eben halt mal auf eine Party gehen, aber doch eher nur im privaten Rahmen sonst unterwegs sind. Und eben auch Leute, die viel Partys machen und dann aber auch mal im privaten Rahmen ein, zwei, drei Dinge tun. Partys, spielt da ein gewisser Exhibitionismus mit rein? Auf jeden Fall. Also, weil du, wenn du öffentlich, ich meine, hallo, du lebst deine Sexualität öffentlich vor anderen Leuten aus. Und klar ist, dass du da auch dich präsentieren willst, dein Verhältnis zu deiner Sub präsentieren möchtest. Und da geht es schon so ein bisschen darum, sehen und gesehen werden, gar keine Frage. Spiegelt sich ja dann auch meist in den Outfits nochmal wieder, dass da groß gekleidet wird. Interessanterweise ist das ja diese Fetischgeschichte, ne? Die SM da tragen ja häufig auch Fetisch-Outfits, also Lack und Leder und so. Das ist aber gar nicht so bei allen SM dann beliebt. Ich kenne viele dominante Herren, die sehr ungern eigentlich in solche Gewandungen hüllen und maximal vielleicht einen schwarzen Anzug anziehen möchten eigentlich zu sowas. Und die auch häufig mit dem Türsteher aneinander geraten, dass die jetzt wieder nicht passend gekleidet sind. Bei ihren Subs legen sie wiederum sehr großen Wert darauf, dass die hübsch angezogen sind. Also gibt es da direkt einen Zusammenhang, aber auch eine Unterscheidung, was SM und Fetisch angeht. Also ich kenne auch Fetischisten, Leute, die also gern Gummisachen tragen oder so, die eigentlich mit den ganzen restlichen SM-Zeugs überhaupt nichts am Hut haben. Und ich kenne SMler, die eben halt das Fetisch-Outfit ablehnen und ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, von beiden Gruppen überschneidet sich total. Also da ist das für die keinen Unterschied mehr zwischen SM und Fetisch. Aber ich sitze hier jetzt auch gerade nicht in der Lackhose. Ich habe quasi eine Lackhose-Intoleranz. Der war gut. Das habe ich mir hier nochmal als Stichwort aufgeschrieben, Vertrauen, Beziehung. Da du auch von öffentlichem Ausleben und Exhibitionismus gesprochen hast. Und was ist deine Sicht auf die Beziehungen, das Zusammensein und das Vertrauen, was innerhalb dieser Sessions oder halt eben auch in diesen Lebensgemeinschaften ist. Also. Ja, das ist auch wieder ein weites Feld. Also es sind ja nicht alle Leute, die SM miteinander betreiben, zusammen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich die Domina und ihr Freier. Also sozusagen derjenige, der die Dame für ihre SM-Dienstleistung bezahlt. Der kommt da an, der führt ein Vorgespräch. Und im Rahmen dieses Gespräches muss die Domina Vertrauen zu ihm aufbauen und ihn dazu bringen, dass er das Ganze mitspielt. Und er ja auch zu ihr. Er auch zu ihr, im gleichen Maße. Und das kann sehr schnell gehen. Warum kann das schnell gehen? Weil sich die Menschen auf Regeln verständigen können. Gerade im SM-Spiel ist es ja sehr wichtig, dass du Grenzen setzt. Dass du sagst, ich möchte, dass dies passiert, aber das nicht. Es gibt Leute, die sagen, sie sind SMler, mögen an sich nur das Fesseln oder das gefesselt werden. Und andere, die verstehen darunter eben auf jeden Fall auf ganz doll geschlagen und ausgepeitscht zu werden. Und wiederum eine dritte Gruppe, die sagt, nö, ich will ein paar Befehle befolgen und das war's eigentlich auch schon. Und das muss natürlich dann auch der dominante Part mit dem sich unterwerfenden Part vorher abgeklärt haben. Das ist nicht immer einfach, da gibt es auch Reibungsschwierigkeiten. Also auch ein Beispiel, ich hatte das ist lange, lange, lange her. Da war eigentlich mit einer Frau vereinbart, dass ich sie durchaus bestrafen kann. Habe diese Dinge auch getan, habe aber bei der Bestrafung gesagt, wofür das ist und habe mich auf reale Ereignisse bezogen. Das war genau der Fehler in diesem Kontext. Das wollte sie auf keinen Fall für etwas Echtes bestraft werden. Die wollte, dass das Spiel ein isoliertes Spiel war. Und das muss man vorher alles miteinander im Grunde abklären, um eine totale Sicherheit zu haben. Was da noch hinzukam, ist, dass ich das jetzt auch immer abfrage. Also du lernst auch bei jeder dieser Begegnungen, bei jedem dieser Gespräche und bei jedem Fehler, den man macht, auch wieder ganz genau, wie das Ganze besser zu handhaben ist. Also SM ist ein ständiges Lernen auch. Das mag ich auch sehr gern daran. Du hast es gerade Spiel genannt, das Miteinander. Also es ist in dem Sinne es ergibt sich so ein Stück weit auch aus sich selber. Ja, Spiel ist auch ein ganz guter Begriff, um die Handlung an sich vom Alltag abzugrenzen. Also wir sprechen auch oft von einer Session, wenn wir irgendwie SM-Handlung miteinander vollziehen. Damit wollen wir sagen, dass wir ab dem Moment sind wir in diesen Rollen. Ab dem Moment darf ich dominieren, ab dem Moment muss meine Partnerin halt mir dienen. Und am Ende der Session stellen wir aber auch wieder die Normalität wieder her. Also dann wird auch ganz deutlich gemacht, ab hier ist wieder alles normal und ab hier sind wir wieder gleichberechtigte Menschen und ab hier gelten die Regeln nicht mehr. Das ist nicht bei allen SMlern so. Es gibt auch diese 24-7-SMler, die von sich halt sagen, Wir leben das durchgängig. Im ganzen Alltag, den wir haben, sind wir immer in diesen Rollen. Vielleicht zeigen wir es nach außen hin nicht, weil mein Herr hat mir verboten, es nach außen zu zeigen, aber trotzdem bin ich in dieser Rolle. Ich diene meinem Herrn, auch wenn ich arbeiten gehe, auch wenn ich irgendwie, was weiß ich, einkaufen gehe oder so, diene ich quasi meinem Herrn 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Jetzt einfach mal ganz dreistig gefragt, wie siehst du das für dich? Ist es ein abgegrenzter Bereich oder ist es etwas, was generell zu einer Beziehung gehört? Oh, also ich finde, es ist ganz wichtig, es die ganze Zeit im Kopf zu haben, unsere Beziehung hat auch einen SM-Part. Und einige Dinge setzen sich sofort. Da befiehlt man zum Beispiel in der Session etwas, wie zum Beispiel, pass auf, du wirst mir bis zur nächsten Session eine Lobpreisung schreiben oder so, ein Gedicht schreiben, was auch immer. Und das muss die Sub dann wieder vorlegen. Die schreibt das dann aber in ihrer privaten Zeit, also abseits von einer Session. Insofern kann man schon sagen, es ist nicht klar trennbar. Manchmal bereitet man sich auch auf Partys mental und körperlich vor, kleidet sich entsprechend, kauft Klamotten dafür. Dann lebt man schon einen gewissen SM-Lifestyle. Außerdem die Literatur, die man liest, die Filme, die man guckt, alles das geht ja auch wieder in... Dieser Interessenbereich wird davon ja auch abgedeckt. Man sollte sich nicht nur damit beschäftigen, weil dann wird man auch irgendwie sehr einseitig. Aber es ist schon, es wirkt sich aufs Leben aus im Allgemeinen. Generell zur Sicherheit ist ja auch ein großes Thema, wahrscheinlich innerhalb dessen, da es ja dann auch um Physisches geht, aber auch um teilweise Psychisches, was ja schon ganz ernst sein kann. Ja, es gibt natürlich da mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist erstmal so ein gewisser Grundkonsens, wie sich SMler miteinander verhalten sollen. Da gibt es von Seiten der SM-Szene dieses Konzept SSC, Safe, Sane, Consensual. Also wir machen das, was wir tun, möglichst sicher. Wir machen es bei klarem Menschenverstand, also mit klarem Menschenverstand. Und wir machen es einvernehmlich. Das ist sowieso das ganz Wichtige und zieht sich durch alle SM-Handlungen durch. Alles, was ich da tue, muss von beiden Partnern gewollt sein. Das ist gar keine Frage. Dieses Modell wird kritisiert teilweise wiederum von einem anderen Teil der SM-Szene, der favorisiert das Modell REC, Risk Aware Consensual Kink. Die gehen davon aus, dass man nicht bei klarem Menschenverstand ist, wenn man diese Dinge tut. Insofern sagen sie, man kann sich höchstens im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten des Risikos bewusst sein, also Risk Aware, haben natürlich auch das Consensual, das Einvernehmliche drin und sagen, es geht um den Kink, es geht um den sexuellen Reiz bei der ganzen Geschichte. Und SSC erscheint denen dann häufig zu verkopft. Mhm. Das ist so erstmal der Grundkonsens. Man muss sich erstmal darüber einig sein, dass diese Punkte, dass man es einvernehmlich macht, dass es sicher sein soll und dass man sich das Risiko bewusst sein soll, diese Punkte müssen klar sein. Und dann geht es weiter. Da muss man sich über die Grenzen des Partners und der eigenen Grenzen im Klaren sein vor. Das heißt, man muss mindestens ein Gespräch führen. Die meisten Doms machen das mit einem Fragebogen. Ich habe auch einen Fragebogen, den ich hier jetzt nicht vorlesen werde. Aber da geht es halt darum, abzuklären, wie ist das Befinden des Partners erstmal grundsätzlich. Dann so Sachen, Krankheiten abklären. Wird ihm vielleicht manchmal schlecht? Wird ihm manchmal übel? Hat er Kreislaufschwierigkeiten? Dann auch psychische Geschichten. Hat er in der Vergangenheit Erfahrungen gehabt mit Fesseln oder Schlägen oder so, die sehr, sehr negativ waren, die ihn heute noch belasten? Das muss man alles wissen eigentlich vor einer Session. Sonst findet man diese Dinge während der Session heraus und das ist nicht sehr viel schöner, als es vorher mal abgefragt zu haben. Denn dann kann man die Session auch gleich vergessen. Ja, man will ja nicht auf was drauftreten, was da noch schlummert. Eben. Und natürlich zu den Sicherheitsaspekten. Man sollte erstmal wissen, was man da tut. Man sollte es schon mal gemacht haben, ist schwierig, ist klar. Aber man sollte zumindest schon mal mit Leuten gesprochen haben, die es gemacht haben, ein Gefühl dafür haben, wie schwer ist das, was ich jetzt tue. Klar ist, wenn ich jemanden vor dem Körper Handschellen anlege, das können die meisten wahrscheinlich noch ertragen. Binde ich aber ein Seil um die Handgelenke, muss ich wissen, wo sind Druckpunkte, wo kann es sein, dass ich ihm das Blut abbinde. Also ganz gefährliche Dinge sind da mit im Spiel. Wie lernt man sowas? Also sehr viel dadurch, dass man sich erstmal mit Leuten unterhält, die es schon mal gemacht haben. Daher Stammtische, ganz tolles Ding. Oder auch mal auf SM-Partys ein Pärchen ansprechen, das das gerade gemacht hat. Bitte nicht während das Pärchen das tut, weil die sind in einer Session. Das ist für die vielleicht auch ein abgegrenzter Bereich. Aber nach so einer Session sind die meisten Leute durchaus redefreudig und gern bereit, auch mal ein bisschen zu erzählen, wie sie sich dabei fühlen und was sie da eigentlich gerade genau machen. Zum Thema Fesseln gibt es in einigen Städten auch ganz spezielle Stammtische. In Hamburg zum Beispiel den Tüdeltreff. Da gibt es durchaus Leute, die man ansprechen kann. Die Schlagzeilen, das Hamburger Szenemagazin, hat auch ein Sicherheitsbrevier. Da kann man also auf diversen Seiten auch was über Sicherheit lesen. Und es gibt auch Handbücher zum Thema SM. Das SM-Handbuch und das Bondage-Handbuch, die bei dem Charon Verlag erschienen sind. Wahrscheinlich wirklich das Schwierigste für Leute, die neu dazukommen oder die sich, sagen wir mal, dafür interessieren und das, ja, den Anschluss irgendwo finden wollen. Mhm. Alleine die Überwindung halt eben bei einem Stammtisch aufzutauchen. Ja, das ist natürlich, durch das Internet ist das alles ein bisschen leichter geworden. Also man kann sich mittlerweile, wenn man die ersten Begriffe kennt, wenn man BDSM schon mal gehört hat oder so, dann kann man sich darüber eigentlich im Internet ganz gut durchhangeln, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Pornografie überblättert. Das war also durchaus vor 19 Jahren etwas schwieriger tatsächlich, aber das SM-Handbuch gab es dann schon recht bald und die Schlagzeilen gab es damals zum Glück auch. Da ist der Weg aber tatsächlich damals hauptsächlich über Pornografie gegangen und dann eben über Shops, Sexshops oder ähnliches, wo man dann die erste Literatur zu dem Thema finden konnte, weil da unterliegt ja durchaus vieles dem Jugendschutz. Und dadurch kommt man halt, wenn man sich so mit 15, 16, 17 anfängt, so mit seiner Sexualität so langsam zurechtzufinden und merkt, Mensch, es würde mir auch gefallen, mal jemanden zu fesseln, bevor ich mit der Person schlafe, dann merkst du auf einmal, dass du sehr schnell an Grenzen gerätst, wenn du das jemandem vorschlagen möchtest oder dich darüber schlau machen möchtest. Das ist heutzutage ein bisschen leichter. Sogar für junge SMler gibt es mittlerweile schon Stammtische, also den SMJG, den Jugendstammtisch, gibt es in vielen deutschen Städten inzwischen. Und da ist durchaus eine Organisation jetzt hinter, die es ermöglicht, da einigermaßen unfallfrei reinzukommen. Also aber man muss sich selbst natürlich auch mal anstrengen und da rankommen. Ich glaube, es ist ganz falsch, in der Großraumdisco eine Frau anzusprechen, zu sagen, darf ich dich auspeitschen? Also man muss schon erstmal in diese Peergroups reinkommen und dann hat man auch eine Chance. Ja, okay, einfach so irgendjemand anquatschen. Auch wenn das Thema ja jetzt so langsam öffentlichkeitsnah wird. Das Interessant ist in dem Kontext auch noch, wenn du in einer festen Beziehung schon bist und dann merkst, Mensch, ich glaube, ich stehe auf SM-Sachen. Den Partner begeistert das nicht unbedingt automatisch. Man muss sich da sehr vorsichtig rantasten. Und ich habe auch durchaus Fälle mitbekommen, wo Beziehungen daran auch zerbrochen sind. Dass der eine Partner merkt, hallo, ich glaube, ich bin ganz doll SM. Ich glaube, ich würde dich doch gerne mal auspeitschen, Schatz. Das funktioniert nicht immer. Und dann muss man gucken, welchen Weg man geht. Ob man eben seine Neigung da untergräbt oder hofft, dass es vielleicht auch vorübergehend ist. Meistens ist es nicht so. Stimmt, das hatte ich eben noch in Sachen Sicherheit. Wollte ich natürlich noch das Große, was man, ich glaube, wenn man SM schon mal gehört hat oder BDSM, hat man auch das Wort Safe Word schon mal gehört. Was? Ja. ja, das ist ja auch, sagen wir mal, die Benutzung eines Safe Words wird ja, glaube ich, auch kontrovers gesehen, dass man sowas sozusagen irgendeinen Begriff vereinbart, der während eines Spiels halt den Abbruch oder halt sagt, ab jetzt ist ernst. Also ich finde das für Paare, die das erste Mal miteinander spielen, unglaublich wichtig. Also man muss irgendwie eine Möglichkeit haben, die Session abzubrechen, beziehungsweise der sich unterwerfende Part muss diese Möglichkeit haben. Ich fände also deswegen auch am Anfang Knebeln immer etwas problematisch. Geknebelt wird ja auch in dieser Szene, weil du eben halt noch überhaupt nicht weißt, wie der Mensch auf bestimmte Dinge reagiert. Und den Menschen dann so ein Glöckchen in die Hand zu geben, dass er klingeln kann, wenn er meint, er wird jetzt bewusstlos, finde ich auch nicht so doll. Das fällt meistens auf ein Kissen und bleibt ungehört. Also ich finde Safe Words extrem wichtig. Ich brauche sie aber tatsächlich unglaublich selten. Also ich spiele immer so am Rande der Grenze meiner Partnerin, dass ich eigentlich nicht Gefahr laufe, dass sie eben halt jetzt zum Safe Word greifen muss. Also du bist ein guter Dom, wenn du es schaffst, das Safe Word zu umgehen. Aber du bist ein schlechter Dom, wenn du keins vereinbarst. Mhm. Okay, ja, das ist eine Ansage. Ich weiß, meine Übergänge sind ziemlich furchtbar gerade. aber ich auch wieder in Sachen, was so nach außen hin bekannt ist oder mehr oder weniger bekannt sind als Zeichen, ist dieser noch nicht erwähnte Ring. Der Ring der O, also ein Ring mit einem kleinen Ring dran. Das ist unser Erkennungsmerkmal. Ne? Also was ist das und warum und wie? Also der Ring der O leitet sich ab aus dem Buch Die Geschichte der O von Pauline Reage. Das ist also durchaus schon ein zig Jahre altes Buch, in dem eine Frau sich unterwirft. Und sie trägt dabei ein Halsband, an dem ein kleiner Ring dran ist. Sieht man auch heutzutage in der SM-Szene auch viel. Wurde mittlerweile auch schon von der Gothic-Szene adaptiert und hat den Weg in den Mainstream gefunden. Zum Beispiel in CSI. Da ist ja diese Abby genau, die was ist sie, Leichenbeschauerin? Nein, das ist sie nicht. Sie ist die technische alles. Sie macht die ganzen Spurengeschichten. Ne? Ja. Die trägt ja auch so ein Halsband. Und das gibt's halt auch als Ring. Dann ist da eben ein kleiner Ring an dem Hauptring dran. Und wenn man den links trägt, ist man der dominante Part. Und wenn man ihn rechts trägt, ist man der devote Part. Interessant ist, wenn man auf einer Party ist, wo vielleicht ein paar SMler sein könnten. Man ist sich aber nicht so sicher und man sucht Kontakt. Einfach mal die Ausschau nach diesen Ringen halten. Und dann findet man auch ganz schnell Gleichgesinnte und weiß auch schon so ein bisschen, wie die drauf sein können. Also ich habe also tatsächlich über den Ring schon 2-3 Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch befreundet bin. Ich finde das nicht schlecht. Zu dem Thema mit dem, auf welcher Seite wird er getragen für was, ist mir mal erzählt worden, dass er halt auf der linken Seite vom dominanten Part getragen wird, damit, wenn mit der rechten Hand zugeschlagen wird, nicht verletzt wird. Naja. Und andersrum. Naja, also wir schlagen ja auch mit beiden Händen mal zu. Also ich wäre da vorsichtig. Ich habe auch schon Leute gesehen, die in einer Kette um den Hals tragen, weil sie sich nicht festlegen wollen oder an beiden Händen welche haben. Ja. Also das ist dann bei Switchern auch sehr häufig der Fall. Weil halt auch wiederum jemand mal erzählte, dass das halt nicht so festgelegt sei. Deswegen bin ich da noch. Also du siehst das schon als feste Verteilung. Ja, ich sehe das als feste Verteilung. Also die, die ihn links tragen, sind die Dominanten. Das sehe ich schon so. Und wie du auch erwähnt hast, jetzt das Halsband mit dem Ring dran, das dann ja wohl die eigentliche Urform ist. Tatsächlich, da kommt es her, ja. Na, was man allerdings bei Gothic und so in der schwarzen Szene öfters mal sieht, bei Leuten, wo man auch sicher sein kann, dass sie da nicht so unbedingt in die Richtung gehen. Da kann man schon mal so ein bisschen auf die Verarbeitung achten. Wenn das Ding komplett aus Metall ist, dann wirst du wahrscheinlich schon eine waschechte SMlerin vor dir stehen haben. Also wenn das was ist, was auch belastbar ist, wenn man da auch wirklich dran ziehen kann und so. Wenn das gleich auseinanderfällt, dann ist es wahrscheinlich eher nur Schmuck. Du hast mir jetzt noch so als Schlagworte, den musste ich bringen, Baumärkte zugeworfen. Baumärkte, ja, Baumärkte. Also wenn du SMler kennenlernen willst, stell dich doch mal in einem Baumarkt in die Ecke, wo die Ketten und die Seile hängen und warte mal eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist natürlich billiger als im Sexshop sich irgendwie was zu besorgen. Und gerade mit Karabinerhaken und Ketten kann man doch sehr schöne Fesselsachen machen. Und viele SMler haben ihre Wohnung so eingerichtet, dass sie irgendeinen Punkt haben, wo sie jemanden anbinden können. Meistens in der Wand verankert irgendein Ring oder so. Und das kriegt man natürlich im Baumarkt und darum sind die Leute da auch und kaufen das auch haufenweise. Und wenn du fragst, werden sie dir sagen, dass sie gerade eine Schaukel bauen. Also es werden aber nicht so viele Schaukeln in Deutschland gebaut, wie diese Ringe verkauft werden. Ja, und in entsprechenden Wohnungen, wenn man sich fragt, ja, das an der Stelle einen Blumenkübel aufhängen. Ja, merkwürdig, ne? An der Wand, so etwas oberhalb der Schulterhöhe, ich weiß nicht. Das ist auch mit Sicherheit wieder ein interessanter Fall. Ich hatte mal durchaus die Situation gehabt, dass ich also solche Ringe an meiner Wand hatte, recht weit oben in der Wand, eine Frau da angekettet habe, mich umgedreht habe, im nächsten Moment war sie bewusstlos, was war passiert. Einige Menschen können es einfach nicht ab, wenn ihnen das Blut aus den Armen so wieder zurückläuft und dann werden die irgendwie ganz komisch. Also man muss, auch wenn man unerwarteterweise auf solche Sachen trifft, sehr schnell reagieren können. Also ich kann dank solcher Karabinerhaken oder auch Manschetten, die einfach mit so Gurten verschlossen werden, kannst du recht schnell auch jemanden aus diesen Situationen befreien und dann in die stabile Seitenlage bringen und zudecken und Wasser holen und Krankenwagen rufen. Was da sind immer wir auch schon wieder, hält. Sind wir auch schon wieder bei der Sicherheit. Sicherheit ist da ganz wichtig, das kommt immer mal wieder vor. Safety first. Aber man sieht es auch, wenn man auf einer Party ist, wo jetzt, sag ich mal, sehr erfahrene SMler unterwegs sind. Ich hatte so eine Situation mal gesehen, da war eine Frau, die wurde gerade bespielt, ist danach aufgestanden, wollte offenbar zum WC gehen, torkelte aber schon ein bisschen. Und ihr Dom sah es nicht, dass sie torkelte. Sie machte 2 Schritte und als sie gerade fiel, war schon ein anderer Mann da und fing sie auf. Weil der das nämlich schon aus dem Augenwinkel gesehen hat und genau wusste, wieso jemand geht, wenn der sich nicht mehr richtig fühlt. Also ich fand das großartig, dieses Auge dafür zu entwickeln. Also dass der Kreislauf in dem Moment einfach weggegangen ist. Ja, klar. Ah, ja, das ist ja auch für den Körper eine Herausforderung. Gerade wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Schmerzen ausgesetzt bist in so einer Session. Das ist ja nun kein Alltagsding für die meisten Menschen. Hm. Du hattest noch das Wort Kofferdoms genannt. Ja, der Kofferdom ist auch so ein spezieller Kandidat, den man auf SM-Partys trifft. Der Kofferdom ist halt jemand, der sehr viel Spielzeug bei sich hat, meistens in einem metallenen Werkzeugkoffer. Aber ich habe auch schon Reisekoffer gesehen. Das ist nicht unbedingt nötig. Wenn man auf eine 3- bis 4-stündige Party geht, dann braucht man nicht unbedingt so viel Spielzeug. Man sollte sich darüber im Klaren sein, was möchte ich eigentlich diesen Abend machen? Wie kann ich meine Sub diesen Abend verschönern oder wie kann ich meiner Herrin diesen Abend verschönern, so kann es ja auch gehen. Und das nehme ich dann mit. Aber ich nehme nicht alle Optionen und alle Möglichkeiten mit. Mittlerweile habe ich auch schon die ersten Kofferdomsen gesehen, also Frauen, die diesen Koffer mit sich führen. Ich finde es nicht gut. Also ich finde diese Überlagerung mit zu viel Spielzeug, das ist so ein bisschen weg von dem eigentlichen Sinn des Ganzen. Also es gibt nichts. Ja, es gibt eigentlich nichts Schöneres als eine nackte Frau, die irgendwann an einen Pfahl gefesselt ist und darauf wartet, dass irgendwas mit ihr passiert. Dafür brauche ich ein Seil und eine Frau. Ja, das ist ja recht minimalistisch. Mhm. Was ich mir noch überlegt hatte, dich zu fragen, ob du da was zu sagen kannst, die rechtliche Seite davon. Ich meine, wo du ja gerade sagtest, gefesselte Frau und angebunden, ist ja, es gibt ja schon so die, klar, es ist Grundvoraussetzung ist Einvernehmlichkeit. Das ist ein, habe halt eben in dem Wikipedia-Artikel dazu ein wenig geblättert. Und es gibt da ja schon einige Sachen, die da schieflaufen können, beziehungsweise die ja dann eigentlich auch den Tatbestand einer Nötigung feststellen würde. Du hast ganz viele Tatbestände. Du kannst dabei haben, du kannst Freiheitsberaubung da drin haben, weil du ja jemanden die Freiheit raubst. Ich habe mal von einer Sanitäterin gehört, dass man niemanden ohne richterliche Anordnung fixieren darf. Und wir tun das als SM da im Grunde ja ständig. Ohne richterliche Anordnung, sondern nur mit deren Einverständnis. Du begehst eine Körperverletzung. Und auch wenn du jetzt vielleicht mit dem Sub vereinbart hast, dass du das darfst, heißt es auch lange nicht, dass die Folgen dessen, dass du dafür nicht haftbar gemacht werden kannst. Also das ist nicht so eindeutig, wie das manchmal so klingen mag. Aber gerade auch so, sagen wir in Sachen Verletzungen, Körperverletzungen, würden da nicht zum Beispiel Boxer genauso drunter fallen? Also das ist doch auch so eine Sache, die zwar im Einvernehmen passiert. Mhm. Ja, oder der Patient, der sich von seinem Chirurgen aufschneiden lässt. Ne? Mhm. Der muss ja auch ein Pamphlet dazu unterschreiben, dass der Chirurg das darf und so. Das ist, glaube ich, nochmal extra geregelt rechtlich. Aber natürlich wird niemand jemals solche Gesetze für SMler erlassen. Gibt es das mit richtigen Verträgen, also so mit, ja, wie beim Arzt mit dem Untersuchung, mit der Untersuchung bzw. dem Aufschneiden, auch in der Szene, dass da wirklich richtige Verträge geschlossen werden? Ja, aber das teilweise aus anderen Gründen. Also es gibt durchaus Sklavenverträge, die dienen aber meistens eher so dem Dom den Besitzanspruch an seinem Zap zu zementieren. Das ist aber mehr sowas für diese 24-7-Beziehung und ich bin da skeptisch. Also auf jeden Fall haben sie keinerlei rechtliche Wirkung. Du kannst deinen Körper oder sowas nicht verkaufen, weil die Sklaverei ja tatsächlich abgeschafft wurde. Das wäre alle bedauern. Ja, eine Gruppierung, die das bedauert. Hast du noch irgendwie etwas, was du erzählen willst aus deinem reichhaltigen Fundus, eine Idee, ein paar Hinweise? Ich sehe hier gerade sehr viele Bücher vor mir liegen. Ja, ich habe das einfach mal so ein bisschen drapiert hier. Das können Sie wahrscheinlich jetzt nicht so sehen, liebe Zuhörer. Ich werde dann nachher das Bild einfach mit an den Artikel hängen davon. Ja, okay. Ja, also es gibt zum Thema SM erstmal unglaublich viel Fachliteratur. Also Bücher, die sich einfach mal inhaltlich mit dem Thema beschäftigen. Am Anfang hatte ich mal, glaube ich, das SM-Lexikon erwähnt. Lexikon des Sadomasochismus von Arne Hoffmann. Da hat man also wirklich jeden Teil, jeden Fachbegriff, den man sich vorstellen kann, in diesem Buch einfach mal erklärt. Etwas klobiger, aber dafür sehr umfassend ist von Norbert Elb das Buch SM Sexualität. Da hat er einfach mal die Szene selbst, die Subkultur untersucht, auch Interviews und so. Bisschen trocken, aber eigentlich sehr gut, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und für Einsteiger ist Die Wahl der Qual von Katrin Passig und Ira Strübel eigentlich ganz großartig. Dieses Buch macht eigentlich in erster Linie Mut für eine Art Coming-out, für überhaupt auch rauszugehen in die Szene und Leute zu treffen, die ähnlich ticken wie man selbst. Wenn man so noch überhaupt völlig unbeleckt ist von dem ganzen Thema, Dann gibt es noch ein Buch von Sabine und Wolf Deuner, das heißt Ein bisschen härter ist viel besser. Und das behandelt in kurzen Abschnitten halt alle möglichen SM-Handlungen, ist aber speziell für Paare gedacht, also für Paare, die zusammen dieses Thema entdecken wollen. Ich würde sagen, wenn man aber als Einzelperson unterwegs ist, eher die Wahl der Qual zum Einstieg lesen. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich unglaublich viele Romane auch zu dem Thema. Nur man hat, was wir vorhin erwähnt, von Nala Martin, Safe Word, das ist gerade vor kurzem erschienen. So ein, zeitgleich ist es ein bisschen mit diesem unsäglichen Shades, 50 Shades of Grey entstanden. Aber es ist wesentlich besser, weil es von einer Frau aus der Szene geschrieben wurde und wesentlich näher an unseren Gefühlen dran ist, als so Fanfiction, wie es halt Shades of Grey ist. Die Geschichte der O, die ich erwähnt habe, also ein Klassiker. Und von Leopold von Sacher-Masoch, Venus im Pelz, nicht nur allein, weil es ein Buch ist aus Perspektive eines devoten Mannes, sondern auch, weil es eine unglaublich schöne alte deutsche Sprache verwendet. Mache ich sehr gern. Dann liegt da noch der Film Secretary. Ja, es gibt ja unglaublich wenig Filme zum Thema SM, die so Mainstream sind. Natürlich gibt es Pornos, ohne Ende. Aber wenn man sich einfach mal eine Geschichte erzählen lassen will, einer SM-Beziehung, dann ist Secretary durchaus mit ein bisschen Comedy versehen und ein bisschen Hollywood-Kitsch. Aber im Grunde ist Secretary schon eine richtige Darstellung einer SM-Beziehung. Und das gefällt mir halt sehr gut daran. Und Secretary ist halt auch kommerziell erfolgreich gewesen, weswegen man den Film auch überall in der Videothek bekommt. Da muss man nicht fragen, und unter dem Ladentisch und wird komisch angesehen. Ja, ja, es gibt, also wie gesagt, sonst sehr wenig Filme, die dieses SM-Thema bedienen und auch kommerziell erfolgreich waren. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein guter Anriss des Ganzen. Auf jeden Fall danke ich dir schon mal für dieses Gespräch. Immer gern. Nachdem die eigentliche Aufnahme schon beendet war, ist nochmal ein recht interessantes Thema aufgekommen. Also habe ich an der Stelle nochmal angesetzt. Warte mal, dann mache ich hier wieder an. So. Ja, Session und Spiel, wie baut sich sowas auf? Also erstmal ist ja, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, man muss vorbereiten, man muss sich mit der Sub unterhalten, man muss sich darüber klar sein, wo sind die Grenzen des Ganzen. Und aus diesen ganzen Grenzen und aus den ganzen Möglichkeiten, die man so im Vorgespräch erfährt, baut man sich quasi seine Session. Wenn man das zu Hause macht, ist es irgendwie gar nicht schlecht, die Räumlichkeiten zu verändern. Also ich mache das meistens mit einem anderen Licht. Und sei es nur Kerzenlicht oder irgendwie ein paar rote Lampen aufstellen. Hauptsache, dass es anders aussieht als sonst. Dass die Sub, wenn sie hereinkommt in diese Räumlichkeiten, die sie ja sonst aus dem Alltag kennt, sofort weiß, hier passiert etwas Neues. Und sehr großartig ist es, wenn gleich beim Hereinkommen in die Räumlichkeiten die Session beginnt und sie das auch vorher weiß. Wenn sie weiß, wenn du den Raum betrittst, sind wir in den neuen Rollen. Und dann könnte man das so machen, also ich mache das manchmal so, dass man zum Beispiel entweder eine Tafel aufstellt, auf der einfach ein paar sehr simple Anweisungen sind, was die Sub zu tun hat. Zum Beispiel sich selbst die Augen verbinden, Kleidung ablegen, hinknien, warten. Aus diesen paar einfachen Schritten kommt sie selber in die Session rein, kann sich selbst psychologisch auf den Moment vorbereiten, dass etwas mit ihr passiert. Und der Dom tut selbst erstmal nichts. Ganz großartig. Gibt ihr die Zeit, die sie braucht, um sich vorzubereiten. Und erst wenn sie die Zielposition eingenommen hat, kann man sagen, okay, jetzt bist du in der Session, dann kann auch ich in die Session und dann kann man sie ansprechen, kann ihr Befehle geben, kann sie fesseln, kann Dinge verlangen, je nachdem, was man vorher vereinbart hat und was man machen möchte. Ja, dann tut man das Ganze. Das Ganze sollte einen Spannungsbogen haben. Also es ist ganz wichtig, dass man irgendwie nicht einfach so drauf losmacht, sondern durchaus mit leichten Dingen anfängt. Und sei es streicheln oder eben halt mit dem Wartenbergrad, das ist so ein Zahnrad oder so, so langsam über die Haut führen. Einfach so, dass der Mensch merkt, oh, es passiert was mit mir, oh, es geht los. Dann eben halt ein Mittelteil, in dem man die Dinge tut, die man so vereinbart hat. Und zum Ende hin aber durchaus wieder, nur wie beim normalen Sex auch, so nicht einfach aufstehen und in die Dusche rennen, sondern eben halt nochmal zärtlich sich da auskuscheln, langsam die Fesseln, die Augenbinde lösen und so und den Partner auffangen. Denn das, was da gerade passiert ist, ist eine Extremsituation und aus Extremsituationen heraus sollte man auch dann wieder in die Normalsituation zurückfinden. Also auch nicht gleich das Licht anmachen und so. Man kann durchaus noch ein bisschen nur das ausklingen lassen. Und dann kommt darauf an, wie eng man miteinander ist. Ne? Aber dann sind wir auch wieder beim Bereich der normalen Sexualität. Dann gilt dasselbe wie auch bei One-Night-Stands oder bei Paaren, was man da so vereinbart. Ja, das war doch ein sehr interessanter Einblick. Vielen Dank. Gerne. Weiterführende Links und die Liste der erwähnten Bücher gibt es in den Shownotes. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr Fragen habt, Ideen, Kritik oder Anregungen, dann immer her damit. Entweder in die Comments oder an jan@minicast.de. Macht's gut und bis bald zur nächsten Ausgabe Minicast.